Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland vom 25. März 2013. Piraten zeigen BKA wegen Einkauf verfassungswidriger Spähsoftware an. Die Piratenpartei Deutschland hat das Bundeskriminalamt heute wegen Misswirtschaft beim Bundesrechnungshof angezeigt. Grund ist der Einkauf der Trojaner-Software Finfisher durch das BKA. Die Software verfügt nach ersten Informationen über ähnliche technische Möglichkeiten wie der Staatstrojaner OrzapfDIS. Dieser ist aufgrund des nachgewiesenen Eingriffs in die Privatsphäre der Betroffenen als verfassungswidrig eingestuft worden. Es ist deshalb zu erwarten, dass auch der neue Trojaner verfassungswidrig und damit nicht einsetzbar ist. Für die Piraten ist die Investition von mehreren Millionen Euro in eine nicht verwendbare Software unnötige Geldverschwendung. Weiterhin kritisieren die Piraten, dass die Bundesregierung Spähsoftware einkauft, die in Ägypten und Syrien gegen die demokratische Opposition verwendet wird. Die Bundesregierung und das BKA verwenden Millionen an Steuergeldern für Kauf und Erprobung verfassungswidriger Software. Sie begeben sich damit in schlechte Gesellschaft. Diktaturen auf der ganzen Welt nutzen Finfisher, um Demokratiebewegungen zu unterdrücken. Das BKA sollte seine Gelder lieber in die Ausbildung seiner Computerforensiker stecken und so einen tatsächlichen Sicherheitsvorteil zu schaffen, statt sie für verfassungswidrige Software auszugeben, fordert Sebastian Nerz, stellvertretender Bundesvorsitzender der Piratenpartei Deutschland, der die Anzeige gemeinsam mit Markus Bahrenhoff, ebenfalls stellvertretender Vorsitzender der Piraten, eingereicht hat. Bereits zuvor hatten ein Gutachten des Generalbundesanwaltes sowie mehrere Urteile des Bundesverfassungsgerichts eindeutig belegt, dass staatliche Schadsoftware nicht verfassungskonform eingesetzt werden kann. Der Bundesrechnungshof soll deshalb prüfen, ob das Bundeskriminalamt durch den Einkauf des Finfisher-Trojaners gegen das Gebot der wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung gegen Artikel 114 Grundgesetz verstoßen hat. Die Piraten erwarten den sofortigen Stopp jedweden Einsatzes von Schadsoftware durch die Regierungsbehörden. Entweder ist der Einkauf des Trojaners ein Zeichen dafür, dass im Bundesministerium des Innern mehrere Jahre alte Urteile des BVFG nicht bekannt sind oder, was wohl am schlimmsten wäre, man dort plant, wider besseren Wissens verfassungsrechtlich nicht gedeckte Methoden anzuwenden. Dies muss aus unserer Sicht dringend aufgeklärt werden und wir hoffen, dass eine Prüfung durch den Bundesrechnungshof dazu beiträgt, ergänzt Markus Bahrenhoff, stellvertretender Vorsitzender der Piratenpartei Deutschland. Pressemitteilung, gesprochen fürs Krähennetz von Andrea Akavako. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.